3, sagt der Baggerführer Willi, und reißt ganze Bäume mit aus. 1, 2, 3, sagt der Baggerführer Willi, baggert er ein Loch für ein neues Hochhaus. One, two, three, sagt der Baggerführer Willi, nimmt er am Wochenende seine Geige vom Schrank. 1, 2, 3, sagt der Baggerführer Willi, und hört man ihn mal nicht, ist der Willi wohl krank. One, two, three, sagt der Baggerführer Willi, sieht er die Tür schnell da vor dem Kiegel stehen. 1, 2, 3, sagt der Baggerführer Willi, einen DEFA-Film kann man zusammen ansehen. Baggerführer Willi, erstens ein Bagger für die grobe Kraft, zweitens eine Geige für die Höhlentakultur, drittens wird so schnell deine Leidenschaft. One, two, three, wer behauptet da, der Willi sei in unserem Sinne nicht ganz einwandfrei? One, two, three, sagt der Baggerführer Willi, doch morgen sagt er ganz bestimmt schon 1, 2, 3.